Was ein Scheißtag, was ein Scheißtag. Was ein Scheißtag, was ein Scheißtag. Was ein Scheißtag, was ein Scheißtag. Was ein Scheißtag, was ein Scheißtag. Ist doch egal. Was ein Scheißtag. Ich geh aufs Gas wie Jack im Formel 1 in Jerez. Rücksichtslos, aber mit Plan wie JR in Dallas. Wie Ferris, doch ohne Ferrari, das ist klar wie Kloßbrühe. Fakt ist, dass ich die anderen hier vorführe. Denn geschickt weiche ich aus auf'n Radweg. Da gibt's keine Staus, nur durchklügelte Taktik von mir, wie ich finde. Jetzt sitz ich in der Tinte, da ich mich im Fadenkreuz der Polizei befinde. Führerschein hab ich leider nicht dabei. Und ich zeig den Jungs in Grün meinen Pornofilmverleih. Mitgliedsausweis, den ich gefälscht hab. Ich sag sorry, dass ich die Verkehrsordnung leicht verletzt hab. Da sagt der Wachtmeister, hör auf mit dem Scheißer. Du laberst doch nur Kleister, abführen zum Kerkermeister. Und ich dachte mir, was geht denn ab? Na gute Nacht, was ein Scheißtag. Weiter. Die erste Strophe hat gezeigt, wie das Schicksal verzweigt ist. Doch zu zweit ist das Leid nur halb so schwer zu ertragen. Und das Single-Leben liegt mir eh sehr schwer am Magen. Also ab auf die Party Punkt um 8. Hab den Nachmittag vom Spiegelland verbracht und hab mich schön gemacht. Seh wirklich gut aus und kaum aus dem Haus raus gibt's den ersten Applaus. Auf der Party ist den Mädels dann der Atem gestockt. Ich hab die Konkurrenz psychologisch ausgenockt. Bock, bock, schade, schade, Mann. Ich bin der Star der Manege, wie Don Juan, der Marco. Doch mit Niveau. Ich bin der Gigolo, mit dem schönen Popo. Ich hab die Qual der Wahl, wie beim Hauptgewinn, egal. Die Lust ruft und die Moral fließt dahin. Ich bin nun allein mit meiner Traumfrau. Als die Höhlen fallen, wir uns tief in die Augen schauen, verliert mein Selbstbewusstsein das Gleichgewicht. Ich schaue an mir herab und merke, heute will er nicht. Weiter. Auch die zweite Strophe hat gezeigt, wie das Schicksal verzweigt ist. Gescheit ist, wenn man optimistisch bleibt, sich die Augen reibt und sich umschaut. Die Herrlichkeit der Alltagsironie sieht und sie liebt, wie sie die Gelegenheit am Shop vorbeizieht. Hey, Murphy's Law's gone on für Regie, das Leben ist die reinste Ironie. Ja, da kann man mal sehen, wie es manchmal so geht. Es ist nicht immer leicht zu verstehen. So ein Scheißtag. Ich hab mich erkältet, weil der Wind weht.